Ein kleines Häuserlein auf der Welt. Ringum mein blondes Schätzelein auf der Welt. Ein Mädel mit vergnügtem Sinn. Tralalala, tralalala. Im Küssen eine Meisterin. Tralalala, tralalala. Ach, bleib bei mir und geh nicht fort. An meinem Herzen ist der schönste Ort. Ach, bleib bei mir und geh nicht fort. An meinem Herzen ist der schönste Ort. Ruh, hey! Tralala, die kleinen Mädchen sind zum Küssen da. Ruck, hey, zuck, hey. Tralala, die kleinen Mädchen sind zum Küssen da. Als ich zur Fahne porten müsst, von der Heim, hat sie so herzlich mich geküsst. Auf der Heim. Mit Blumen meine Brust geschmückt. Tralalala, tralalala. Und zärtlich mich ans Herz gedrückt. Tralalala, tralalala. Ruck, hey, zuck, hey. Tralalala, die kleinen Mädchen sind zum Küssen da. Ruck, hey, zuck, hey. Tralalala, die kleinen Mädchen sind zum Küssen da. Bei mir und mir nicht fort. An meinem Herzen ist der schönste Ort.